Wie das Papsttum selbst über das Christentum dachte, davon einige Proben. Papst Leo X. sagte einst zum Kardinal Bambus: Wie viel uns und den Unseren die Fabel von Christus schon eingebracht hat, ist aller Welt bekannt. Der liederliche, mit seiner schönen Tochter Lucretia in Blutschande lebende Papst Alexander VI. Von 1492 bis 1503 lachte über den christlichen Glauben und bekannte sich dem Prinzen Pico di Mirandola gegenüber als Nichtchrist. Er bezeichnete als die beste Religion die dümmste. König Philipp von Frankreich beschuldigte den Papst Bonifaz VIII., derselbe hätte gesagt: Es ist abgeschmackt, an einen und an einen dreifachen Gott zu glauben. An Maria glaube ich so wenig wie an eine Eselin und an den Sohn so wenig wie an ein Eselsfüllen. Sakramente sind Possen, Maria war eine Mutter wie meine und so weiter. Siehe Corvin, der Pfaffenspiegel, Rudolstadt bei Bod. Durch die Taufe, durch die heiligen Male, durch seine Lehre von der Auferstehung des Fleisches und durch die äußere Vertretung des Mithraskultus, durch einen Mithraspapst in Rom bis ins 5. Jahrhundert nach Christus, hat der Mithraskultus eine sehr merkwürdige Ähnlichkeit mit der römisch-katholischen Kirche und dem römischen Papsttum aufzuweisen. Und die christliche Kirche verlegte später nicht ohne kluge Berechnung das Geburtsfest Christi auf den 25. Dezember, das ist auf den Geburtstag des unbesiegbaren Sonnengottes Mithras. Die Verehrung des Mithras und der Gottesmutter spielte in den ersten Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung in Rom eine bedeutende Rolle. Unter den Antoninen kam er dort erst recht in Aufnahme, und der Kaiser Septimus Severus und seine Söhne machten den Mithraskult zu einem der offiziellen kaiserlichen. Zu Anfang des 5. Jahrhunderts gedenkt der christliche Dichter Paulinus der schwarzen Mithrashöhlen. Der Mithraskultus war wiederum verwandt mit dem in finsteren Höhlen sich abspielenden grauenhaften Kultus der Etrusker in Italien, deren viele auf den römischen Kaiser- und Papstthron gelangten. Siehe Grünwedel, Tusca, Leipzig 1922. Erst nach und nach konnte die christliche Kirche in Rom Fuß fassen. Aber bereits im 3. Jahrhundert, bemerkt der Theologe Harnack treffend, konnte das Christentum mit seinen Priestern, Opfern und heiligen Mysterien mit dem pompösesten heidnischen Kultus wetteifern. Wann eine Verschmelzung der Isis- und Mithras-Religion mit der römischen Papstkirche eingetreten ist, lässt sich nicht sicher sagen und wird von der letzteren sorgsam verschwiegen. Sehr zu denken geben uns folgende Tatsachen. Der Papst Hormidas von 514 bis 523 trug einen persischen Namen, Ormuz Ahura Mazda, und behielt ihn auch als Papst bei. Der Heilige Vater trägt den Namen Papas des persischen, mittelamerikanischen und atlantischen Papstes. Er sitzt auf dem Heiligen Vatikanischen Stuhl, das ist auf dem mit den Sternzeichen des Tierkreises geschmückten Stuhl des Heiligen Mithras-Papstes und trägt die demselben und dem atlantischen Papste eigene Tiara und Mithra auf dem Haupte. Die Bischöfe haben den Stab der ägyptischen Götter in der Hand und die katholischen Priester schneiden sich heute noch die Haare zur Tonsur in der Weise der ägyptischen Isis-Priester. Auf demselben vatikanischen Hügel, auf welchem der heidnische Mithras-Papst in der Auferstehungsfeier des Mithras-Baldur das blutige Sühneopfer für die Gläubigen darbrachte und auf dem der Palast der parsischen Päpste stand, steht heute auch der Palast des römischen Papstes und der Peterskirche, in welcher der Papst das heilige Messopfer darbringt. Siehe hierzu Otto Hauser, Die Germanen in Europa, Dresden 1916, Verlag Heimat und Welt, Seite 110 und folgende. So erscheint die römisch-katholische Kirche als eine Fortsetzung des heidnischen Mithras, Osiris und Isis-Kultes und hat anscheinend von dem Aria Christus nur die Beifügung christlich entlehnt. Trotz der unleugbar gewaltigen Fortschritte auf den Gebieten der Zivilisation und Kultur besteht in der Hauptsache noch der atlantische, arier- und kulturfeindliche Priesterstaat, das arisch-atlantische Papsttum und das finstere Heidentum armer, in vieltausendjähriger Knechtschaft gehaltener Menschen. Allerdings hat die Romkirche die Zahl der Götter vermindert. Man lässt die Gläubigen aber zu einer Unzahl von Schutzpatronen und Heiligen und zur Mutter Gottes und wie bei den heidnischen Slawen zu einer aus drei Personen bestehenden Gottheit beten. Die erste christliche Kirche leugnete die Gottheit Christi, so Bischof Paulus von Samosata auf dem Konzil von Antiochien, Bischof Arius 325 zu Nikäa, 300 Bischöfe auf dem Konzil in Mailand, noch 358 wurde auf dem Konzil zu Akyre dekretiert und vom Papst Liberius bestätigt, dass der Sohn nicht gleichen Wesens mit dem Vater sei.